Меня зовут Борис Бабушкин. Я родился 3 сентября 1946 года в Москве, столице России. Ich heiße Boris Babuschkin und bin am 3.9.1946 in Moskau geboren. Das liegt in Russland. Я владею русским, немецким и английским. Русский язык лично для меня ценен особенно тем, что я могу произведения Пушкина, Достоевского, Толстого и других русских авторов читать в подлиннике. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Besonders Russisch in meinem Leben ist die Werke von Pushkin, Dostoevsky und Tolstoi in Original zu lesen. Mein Gedicht über Heimat. Russland, Moskau, Kremlin, Rotenplatz, Tschaikowski, Rachmaninov, Pushkin, Tsvetaeva, Shalyapin, Lemeshev, Plisetskaya, Ballet, Frost, viele Leute. Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, Чайковский, Рахманинов, Пушкин, Цветаева, Шаляпин, Лемешев, Плесецкая, Балет, Мороз, много людей. Jetzt möchte ich gern ein paar Gedichte von Alexander Pushkin lesen. Alexander Pushkin gilt bis heute und vielleicht bis immer als die Sonne der russischen Dichtung, um die alle anderen russischen Dichter heißen. Pushkin war der erste Russe, der sich in der Weltliteratur einen großen Namen gemacht und dort einen hohen Platz eingenommen hat. Obwohl es in der russischen Literatur solche große Schriftsteller wie Tolstoi, Dostoevsky, Tschechow und viele andere gibt, ist Alexander Pushkin für mich persönlich eindeutig Nummer eins, sogenannter Eindichter von Gottes Gnaden. Die Teufel, auf Russisch Бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин. Дона Волькен штурмен, ягн, он де монт, де них цу зейн, лес ден вирбель шней штрален, финстанахт он химель штейн. Durch das freie Feld zu fahren, s Glocken bimmel klingeling, Schrecken rauft an meinen Haaren, Ebne fremd, ich mitte drin. Сил нам нет, кружится доли, колокольчик вдруг умолк, кони стали, что там в поле, кто их знает, пень или волк? Kraftlos sind wir, es geht nicht weiter, s Glocken wurde plötzlich stumm, Pferde stehen, dort auf der Heide ist ein Wolf, wer weiß, ein Stumpf? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. Дона Волькен штурм, ягн, он дер мон, дер них цу зейн, лес ден гибель шней штрален, финстанахт он химель штейн, тойфель райтен райн вайзе, ин дер хёе он бегрэнст, клаген, хойлен, он айн шхайен, ин дер бруст дас херц ферхэнгт. Peter Tschadaev war ein Hussaroffizier der Leibgarde, der am Feldzug von 1812 im Krieg gegen Napoleon teilgenommen hatte und wie auch andere Veteranen mit freiheitlichen Ideen zurückkehrte. Mit Pushkin war er eng befreundet. К Чадаеву. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Анчадаев. Nicht lange schlugen uns in Bande die Liebe, Hoffnung, stiller Ruhm, die jugendlichen Freunden schwanden wie Träume, Morgennebel tun. Solange wir nach Freiheit zehren und noch ein Herz für Ehre schlägt, wollen wir dem Vaterland verehren, was schöne Seelen hoch erhebt. Чадаеву. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Nicht lange schlugen uns in Bande die Liebe, Hoffnung, stiller Ruhm, die jugendlichen Freuden schwanden, wie's Träume, Morgennebel tun. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Solange wir nach Freiheit zehren und noch ein Herz für Ehre schlägt, wollen wir dem Vaterland verehren, was schöne Seelen hoch erhebt. Und noch ein Gedicht. Nachdem ich ein Gedicht mit Titel Zwei Herbste von der berühmten russischen Dichterin Anna Akhmatova gelesen habe, war ich so gestimmt, mein eigenes Gedicht, das von Akhmatova wachgerufen wurde, zu schreiben. Ich lese also erstmal ein Gedicht von Akhmatova und dann mein eigenes. Две осени, Анна Ахматова. Мне летние просто невнятные улыбки, и тайны в зиме не найду. Но я наблюдала почти без ошибки две осени в каждом году. И первая — праздничный беспорядок вчерашнему лету назло. И листья летят, словно клочья тетрадок, все влажно, пестро и светло. Так часто бывает, чуть начата повесть, секунда, минута, и вот приходит вторая, бесстрастна, как совесть, мрачна, как воздушный налет. Все кажется сразу бледнее и старше, разграблен летний уют, и труп золотых отдаленные марши в пахучем тумане плывут. Das ist ein Gedicht von Boris Babushkin, Der Herbst. Wieder ist der Herbst gekommen, wie die Zeit vergeht. Angst oder Spaß hast du bekommen, mir ist im Herbst gut geht. Ich liebe sein festliches Gleiten, als höre den Sommer er nur, und Blättern verbellen wie Fetzen von Seiten, und schön ist und bunt die Natur. Im Herbst der Wald steht purpurrote, und mag ich seinen schönen Schmuck. Es fällt mir ein Gedicht von Goethe, von Tod und Leben noch ein Stück. Wenn im Herbst die Blätter treiben, wenn die sich im Kreise drehen, es heizt mich, langen Brief zu schreiben, und kann ich mich nicht satt ansehen. Die Geborgenheit des Sommers dort zum Raub ist im Herbst gefallen, und ziehen Äpfel duften fort, Trompetenmärsche schon verhallen. Der Wind in der Alleen hin und her wird müde, buntes Laub zu treiben, und niemand weiß im Herbst vorher das Wetter. Nur der Gott kann Wettervorhersage sicher schreiben.